Abschnitt 19 aus Armadale, 6. Band, von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel. Mr. Pedgift Senior, Thorpe Ambrose, an Mr. Pedgift Junior, Paris, High Street, den 20. Dezember. Mein lieber Augustus, gestern habe ich deinen Brief empfangen. Du scheinst deine Jugend, wie du es nennst, nach Herzenslust zu genießen. Gut. Genieße deine Ferienzeit. Als ich in deinem Alter war, habe ich auch meine Jugend aufs Beste genossen. Und merkwürdig, ich habe es noch nicht vergessen. Du fragst mich nach Neuigkeiten und bittest besonders um nähere Auskunft über die mysteriöse Geschichte im Sanatorium. Die Neugier, mein lieber Sohn, ist eine Eigenschaft, die namentlich in unserem Berufe manchmal zu großen Resultaten führt. Ob sie indes in diesem Falle viel ergibt, möchte ich bezweifeln. Alles, was ich über das Sanatorium-Geheimnis weiß, das weiß ich von Mr. Armadale, und in mehr als einem wichtigen Punkte tappt er völlig im Dunkeln. Wie sie in das Haus gelockt worden sind, habe ich dir schon erzählt, ebenso wie sie die Nacht dort zugebracht haben. Hierzu kann ich jetzt fügen, dass Mr. Midwinter bestimmt etwas passierte, was ihn seines Bewusstseins beraubte, und dass der Doktor, der in die Sache verwickelt zu sein scheint, sich aufs hohe Pferd setzt und in seinem Sanatorium nicht behelligt sein will. Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, dass das elende Weib, wie es nun auch zu seinem Tode gekommen, tot gefunden worden ist, dass eine Leichenschau die Sache näher untersucht, dass es sich herausgestellt, dass sie als Kranke im Hause aufgenommen worden und dass das medizinische Gutachten sich dahin ausgesprochen hat, sie sei infolge eines Schlagflusses gestorben. Meine Ansicht aber ist, dass Mr. Midwinter seine besonderen Gründe haben mag, mit dem Zeugnis, das er wohl hätte geben können, nicht vor die Öffentlichkeit zu treten. Ebenso habe ich Grund zu argwöhnen, dass Mr. Armadale aus Rücksicht für ihn mit seinen Aussagen zurückgehalten hat und dass das Verdikt bei der Leichenschau, ohne dass ich darum jemand einen Vorwurf machen will, wie so viele andere bei ähnlichen Anlässen einer ganz oberflächlichen Untersuchung der Sache entsprungen ist. Nach meiner festen Überzeugung ist der Schlüssel des ganzen Rätsels darin zu suchen, dass das elende Geschöpf versuchte, als Mr. Armadales Witwe zu figurieren, sobald sie die Kunde von seinem vermeintlichen Tode in den Zeitungen las. Warum aber und durch welche unbegreifliche Finden sie Mr. Midwinter bewogen hat, sie, wie der Trauschein dartut, unter Mr. Armadales Namen zu heiraten, vermag sich Mr. Armadale selbst nicht zu erklären. Aus dem einfachen Grunde, weil die Leichenschau sich nur auf die auf ihren Tod bezüglichen Umstände beschränkte, kam dieser Punkt bei der Untersuchung nicht zur Sprache. Auf die Bitte seines Freundes hat Mr. Armadale alsbald Miss Blanchard seinen Besuch gemacht und durch sie den alten Darch bitten lassen, über den Anspruch, der wegen des Witweneinkommens bei ihm erhoben worden ist, unverbrüchliches Schweigen zu beobachten. Da der Anspruch niemals anerkannt worden ist, so hat sich selbst unser steifnackiger Herr Kollege unverzüglich herbeigelassen, dem Anliegen zu willfahren. Demgemäß wurde die Angabe des Doktors, dass seine Kranke, die Witwe eines Gentleman namens Armadale sei, unangefochten gelassen und so die Sache vertuscht. Sie ist auf dem großen Kirchhofe beerdigt worden, der sich in der Nähe ihrer Todesstätte befindet. Niemand als Mr. Midwinter und Mr. Armadale, der durchaus mitgehen wollte, hat ihr die letzte Ehre erwiesen, und auf ihrem Grabstein steht nichts weiter eingeschrieben als die Anfangsbuchstaben eines Taufnamens und das Datum ihres Todes. So ruht sie endlich nach allem Bösen, was sie getan, und so haben die beiden Männer, denen sie Übles zugefügt, ihr vergeben. Du fragst ferner, ob Grund zu der Annahme vorhanden sei, dass der Doktor aus der Geschichte wirklich mit so reinen Händen hervorgeht, wie sie aussehen. Mein lieber Augustus, ich glaube, der Doktor ist schon in mehr schlimme Händel verwickelt gewesen, als wir je werden ausfindig machen können, und hat von dem Stillschweigen, das sich Mr. Midwinter und Mr. Armadale selbst auferlegt, seinen Nutzen zu ziehen gewusst, wie Schurken immer aus dem Missgeschick und der Not ehrlicher Leute ihren Nutzen zu ziehen wissen. Es steht fest, dass er wieder die falsche Angabe hinsichtlich Miss Milroys nichts einzuwenden fand, und nach meiner Old Bailey-Praxis ist das hinreichend für mich. Evidenz gegen ihn ist nicht das Jota da, und was eine Vergeltung anlangt, so kann ich nur von Herzen wünschen, dass Sie in dem langen Laufe, den Sie zusammen machen werden, schließlich die schlauere von beiden sein möge. Für jetzt ist dazu nicht viel Aussicht vorhanden. Wie ich höre, beabsichtigen die Freunde und Bewunderer des Doktors, ihm ein Zeugnis zu überreichen, worin ihre Teilnahme bei dem traurigen Begebnis, das auf die Eröffnung seines Sanatoriums einen so tiefen Schatten geworfen und ihr ungemindertes Vertrauen in seine Rechtschaffenheit und seine ärztliche Befähigung ausgedrückt werden sollen. Wir leben, Augustus, in einer Zeit, welche das Gedeihen jedweder Schurkerei, die so vorsichtig ist, den nötigen guten Schein zu wahren, außerordentlich begünstigt. In unserem aufgeklärten 19. Jahrhundert betrachte ich den Doktor als einen Mann, der in die Höhe kommen wird. Um jetzt auf angenehmere Gegenstände als das Sanatorium zu kommen, will ich dir mitteilen, dass Miss Neely so frisch und gesund ist wie früher und nach meiner bescheidenen Meinung hübscher aussieht als je. Sie befindet sich unter der Obhut einer verwandten Dame in London, und Mr. Armadale überzeugt sie, falls sie es etwa vergessen wollte, Tag für Tag von dem Faktum seines Daseins. Im Frühling soll ihre Hochzeit stattfinden, wenn nicht vielleicht Mrs. Milroys Tod die Festlichkeit aufschiebt. Die Ärzte sind nämlich der Ansicht, dass die arme Dame endlich ihrer Auflösung entgegengeht. Es ist nur noch eine Frage von Wochen oder Monaten, wie sie sagen. Sie ist übrigens im höchsten Grade verwandelt, ruhig und sanft und mit ihrem Manne und ihrer Tochter äußerst zärtlich und liebevoll. Nach dem Urteile der Ärzte ist aber eben diese Wandelung ein Anzeichen ihres nahen Todes. Dem Major kann man dies schwer beibringen, er sieht nur, dass sie wieder ihrem Bessern selbst gleicht, wieder so wird wie damals, als er sie geheiratet, und stundenlang sitzt er an ihrem Bette und erzählt ihr von seiner wunderbaren Uhr. Mr. Midwinter, von dem du wohl zunächst etwas erfahren willst, geht rasch seiner Genesung entgegen. Nachdem er anfangs den Ärzten, nach deren Meinung er an einer bedenklichen Nervenerschütterung litt, über deren Ursache der Kranke das hartnäckigste Schweigen beobachtete, ernstliche Besorgnisse eingeflößt hatte, erholt er sich jetzt, wie nur, um abermals den Ausspruch der Doktoren zu zitieren, Menschen von seinem reizbaren Temperamente sich erholen können. Er und Mr. Armadale haben zusammen eine stille Wohnung bezogen. Ich habe ihn besucht, als ich das letzte Mal in London war. Sein Gesicht zeigte noch die Spuren von Gram und Leiden, die an einem so jungen Manne traurig anzusehen waren, allein er sprach von sich selbst und seiner Zukunft mit einem Mute und einer frohen Zuversicht, um die ihn Männer doppelt so alt wie er nach dem, was er, wie ich vermute, zu leiden gehabt hat, beneiden dürften. Verstehe ich mich nur etwas auf Menschen, so ist er kein gewöhnlicher Mensch, und wir werden noch Ungewöhnliches von ihm hören. Du wirst dich wundern, wie ich nach London gekommen bin. Ich bin mit einem Retour-Billet vom Sonnabend bis zum Montag hinaufgefahren, um in der streitigen Sache mit unseren Agenten zu konferieren. Es war ein harter Streit, doch merkwürdig genug fiel mir gerade, als ich gehen wollte, der richtige Gesichtspunkt ein. Ich nahm wieder in meinem Stuhle Platz und brachte die Frage in wenigen Minuten zur Entscheidung. Natürlich logierte ich in unserem Hotel in Covent Garden. William, der Kellner, erkundigte sich nach dir mit der Herzlichkeit eines Vaters, und Mathilde, das Stubenmädchen, erzählte mir, dass du sie bei deiner letzten Anwesenheit in London fast beredet hättest, sich einen hohlen Zahn herausnehmen zu lassen. Ich hatte den zweiten Sohn unseres Agenten, den jungen Menschen, dem du den Scherznamen Mustafa gegeben, als er einen solchen Heidenlärm wegen der türkischen Papiere erhob, am Sonntage zu Tische geladen. Abends passierte ein kleiner Vorfall, der als im Zusammenhang stehend mit einer gewissen alten Dame, welche nicht zu Hause war, Als ihr, du und Mr. Armadale früher einmal ihre Wohnung in Pimlico aufsuchtet, vielleicht bemerkenswert ist. Wie alle ihr jungen Leute von heute wurde Mustafa nach Tische unruhig. »Lassen Sie uns eine öffentliche Belustigung besuchen, Mr. Pedgift«, sagte er. »Öffentliche Belustigung? Wie, am Sonntagabend?« erwiderte ich. »Ganz recht, Sir«, sagte er. »Gewiss, das Schauspiel auf der Bühne verbietet man sonntags, aber das Schauspiel auf der Kanzel hindert man nicht. Kommen Sie und lassen Sie uns unseren neuesten Sonntagsdarsteller sehen.« Da er keinen Wein mehr trinken wollte, so blieb mir nichts übrig, als mit ihm zu gehen. Wir begaben uns direkt nach einer Straße des West End und fanden sie mit Equipagen verbarrikadiert. Wäre es nicht eben Sonntag gewesen, so hätte ich gedacht, wir gingen in die Oper. »Was habe ich Ihnen gesagt?« spricht Mustafa, während er mich an eine offene Tür zieht, an welcher unter einem mächtigen Gasstern ein Zettel der Vorstellung angeheftet ist. Ich hatte gerade Zeit wahrzunehmen, dass wir uns zu einer der Sonntagsabendpredigt über den Prunk und die Eitelkeiten der Welt begaben, die ein Sünder, der ihnen einst gedient hat, abhält, als Mustafa mich an den Ellenbogen stieß und flüsterte, »Eine halbe Krone ist der fashionable Preis.« Als ich mich umsah, fand ich mich zwischen zwei gesetzten alten Herren mit Tellern in den Händen, die mit dem fashionablen Preis bereits außerordentlich gefüllt waren. Mustafa bevorzugte den einen, ich den anderen Teller. Dann gingen wir durch zwei Türen in einen langen Saal, der gedrängt voll Menschen war, und dort auf der Tribüne stand als Redner der Versammlung nicht ein Mann, sondern eine Frau. Und die Frau war Mrs. Oldershaw. »In deinem ganzen Leben hast du keine größere Beredsamkeit gehört. Sie war, solange wir auch zuhörten, niemals um ein Wort oder einen Satz verlegen, und was den Inhalt ihrer Rede angeht, so kann ich sie als eine Erzählung von Mrs. Oldershaws Praxis unter gefallenen Weibern darstellen, die mit frommen und reuevollen Floskeln verschwenderisch verziert war. Du wirst fragen, wer denn das Publikum ausmachte?« »Vor allen Dingen Weiber, Augustus, und so wahr ich selig zu werden hoffe, sämtliche alte Vetteln der fashionablen Welt, die Mrs. Oldershaw zu ihrer Zeit gefirnisst und emailliert hatte. Jetzt saßen sie keck auf den ersten Plätzen mit ihren rotgeschminkten Backen und befanden sich in einem Zustande andächtigen Amüsements, der wunderbar anzusehen war.« Ich wartete das Ende der Rede nicht ab und dachte bei mir, als ich hinausging, an das, was Shakespeare irgendwo sagt. »Herr, mein Gott, was für Narren sind wir Sterbliche!« »Habe ich dir noch etwas zu erzählen? Nur noch eins, soweit ich mich besinnen kann. Der unselige alte Bashwood hat die Besorgnisse wahrgemacht, die ich, wie du weißt, seinetwegen hegte, als er von London hierher zurückgebracht wurde. Es ist nicht der geringste Zweifel mehr, dass er wirklich das ganze bisschen Verstand verloren hat, das er einst besaß. Er ist vollkommen unschädlich und vollkommen glücklich und würde uns gar keine Not machen, wenn wir ihn nur abhalten könnten, in seinem neuen Anzug schmunzelnd und lächelnd umherzugehen und alle Welt zu seiner bevorstehenden Hochzeit mit dem schönsten Weibe in England einzuladen. Natürlich endet die Geschichte damit, dass ihn die Gassenjungen zu ihrer Zielscheibe wählen und dass er tagtäglich schmutzbedeckt nach Hause kommt. Sowie seine Kleider wieder gereinigt sind, fällt er in seinen Lieblingswahn zurück und stolziert vor der Kirchentür in der Rolle eines Bräutigams einher, der auf Miss Gould wartet. Wir müssen sehen, dass wir den armen Burschen für die kurze Zeit, welche er noch zu leben hat, irgendwo unterbringen. Wer hätte gedacht, dass ein Mann in seinen Jahren sich noch verlieben und das Unheil, welches die Schönheit jenes Weibes angestiftet hat, auf unseren alten Schreiber einen so traurigen Einfluss ausüben könnte? Für jetzt aber adieu, mein lieber Sohn. Wenn du in Paris eine besonders hübsche Tabaksdose siehst, so denke, dass dein Vater, obschon er Ehrengaben verhorressiert, gegen ein Geschenk von seinem Sohne nichts einzuwenden hat. Dein dich liebender A. Pedgift Senior. Nachschrift. Höchstwahrscheinlich ist der Streit dessen, wie du erwähnst, die französischen Zeitungen gedenken, jener verhängnisvolle Streit unter fremden Matrosen auf einer der liparischen Inseln, bei dem ihr Kapitän ums Leben kam, wirklich ein Streit zwischen jenen Bösewichten gewesen, welche Mr. Armadale beraubten und seine Yacht in den Grund bohrten. Zum Glück für die menschliche Gesellschaft können diese Kerle nicht immer den äußeren Schein wahren und in ihrem Falle erreichte die Vergeltung gelegentlich einmal die Schurken. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. November 2023.